du bist glorious, du bist wunderbar, du bist wunderschön. Herr, du bist der, den wir lieben, der, den wir anbeten, der, dem wir alle unsere Ehre geben, dem wir unser Herz ausschütten im Lobpreis, dem wir alles hingeben, Herr, der, der unser Leben ist, Herr, du bist unser Leben. Halleluja. Und dir geben wir alles hin, Herr, und wir danken dir für deinen Sieg. Halleluja. In unserem Leben und in dieser Welt, Herr, wir preisen dich, Herr. Du hast den höchsten Platz auf deinem Thron eingenommen. Und wir sind mit dir auf deinem Thron. Und von dort aus beten wir dich an und machen deinen Namen groß. Und verkünden, Herr, wir verkünden heute Abend, du bist Herr. Halleluja. Oh, sag mal, ich verkündige heute Abend, dass du der Herr bist. Und kein anderer, kein anderer Gott, kein anderer Name. Halleluja, auf dieser Erde, in dem sich irgendein Knie beugt, Herr, wir sagen das wirklich in dem Namen Jesus, Herr. Du bist hoch erhoben, du bist hoch erhoben, du bist hoch erhoben und dein Sieg ist offenbar. Und dein Sieg ist offenbar. Halleluja, dein Sieg ist offenbar. Und jedes Knie beugt sich vor dir und bekennt, dass du allein der Herr bist. Oh, danke, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, dass du uns in deinen Ratschluss mit hineingenommen hast. Und dass wir zu dir gehören. Und dass wir deine Freunde sind. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Dass wir nicht alleine durch diese Welt gehen, sondern dass wir dich gefunden haben, dass du uns gefunden hast. Und dass wir nie mehr verloren sind, sondern für immer gefunden. Für immer in dir, als neue Schöpfungen, stark, voller Liebe, voller Glauben, voller Frieden, voller Gerechtigkeit und voller Stärke. Ich danke dir, Herr, das alles hast du am Kreuz für uns getan. Herr, und keiner kommt dir gleich. Wir lieben dich, Herr. Oh, sag ihm mal, wie sehr du ihn liebst. Sag es ihm, nicht schweigen. Halleluja, sondern sag ihm, dass du ihn liebst, sag ihm, wie wunderbar er ist, sag ihm, wie herrlich er ist. Halleluja, Herr, du bist herrlich, du bist stark und voller Macht. Oh, wir danken dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Oh, komm höher, komm höher, komm noch höher, komm noch ein bisschen höher. Tu alle Gedanken weg, tu alle Gedanken weg, tu alle Gedanken weg. Halleluja. Und atme den Himmel ein, atme den Himmel, atme dem Herr, wir atmen den Himmel. Wir atmen den Himmel und der Himmel kommt auf die Erde. Und der Himmel kommt auf die Erde. Und der Himmel kommt auf die Erde. Oh, danke, Herr. Heute Abend hier zu jedem am Livestream, Herr, ich setze den Himmel auf Erden frei. Danke dir für deine Engel. Halleluja, die hier sind. Danke für Engel der Offenbarung. Ich danke dir für deine Herrlichkeit, die deine Klarheit ist. Oh, weißt du, in seiner Herrlichkeit bekommst du Klarheit. Außerhalb seiner Herrlichkeit hast du keine Klarheit. Sondern das alles nur natürlich, aber in seiner Herrlichkeit bekommst du für alles die richtige Perspektive und alles kommt an den richtigen Ort. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für deine Herrlichkeit. Jetzt jeden durchflutet, setzt es frei, setzt auch frei geöffnete Augen, erleuchtete Augen des Herzens. Oh, mach dich mal auf für erleuchtete Augen des Herzens. Erleuchtete Augen des Herzens. Erleuchtete Augen des Herzens. Herr, danke für erleuchtete Augen des Herzens. Danke, Herr, dass wir wahr mit unserem Herzen sehen. Wahrheit, Klarheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, dass in deinem Leib Wahrheit ist. Klarheit. Keine Verwirrung wie in der Welt, sondern Klarheit. Halleluja, es heißt in der Schrift, ist die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, die Hirten. Die Klarheit ist die Herrlichkeit des Herrn. Sie umleuchtet uns und sie umleuchtet uns nicht nur, sondern sie ist in uns. Herr, wir danken dir, dass deine Herrlichkeit in uns wohnt. Oh, in uns wohnt, in uns Wohnung genommen hat. Halleluja, mit der Bundeslade. Halleluja, die Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes. Herr, ich danke dir, dass sie hier ist. Danke, Herr. Und dass sie hervorströmt aus den Söhnen. Ich danke dir, dass Ordnung kommt, wo deine Herrlichkeit ist, ist Ordnung, ist Frieden. Halleluja, da ist alles gut. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Und da ist große Freude. Und da haben wir Gemeinschaft mit dir. Oh, danke, Herr, für Gemeinschaft mit dir. Oh, genieß mal gerade seine Gemeinschaft, seine Nähe. Halleluja, wir genießen deine Nähe gerade jetzt. Wir genießen deine Gemeinschaft. Herr, wir sitzen mit dir am Tisch, an einem Tisch, im Vaterhaus. Wir essen von dir. Himmlische Speise, ja, nicht natürliche Speise, sondern himmlische Speise, himmlisches Manna. Und das ist unser Leben. Danke, Herr, wie du, Jesus, gesagt hast, meine Speise ist nicht von dieser Welt. So ist unsere Speise nicht von dieser Welt. Herr, ich danke dir, sondern dein ewiges und lebendiges Wort. Halleluja. Danke dir von ganzem Herzen. Preis dich, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke. So wunderbar. Danke, Herr. Oh ja, danke. Dass der Himmel sich immer mehr lagert. Sich immer mehr lagert. Du hast uns Freunde genannt, du hast deine Jünger, ja, nicht die Massen hast du Freunde genannt, sondern deine Jünger hast du Freunde genannt, nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Halleluja. Du hast gesagt, ja, du nennst uns Freunde, wenn wir tun, was du uns sagst. Herr, ich danke dir, mein gehorsames Herz, wir tun, was du uns sagst. Und ich danke dir, Herr, wir treten mich immer tiefer in diese Freundschaft mit dir ein. Halleluja, danke, dass wir Freunde von dir sind. Aber sag ihm mal, dass du ihm dankst, dass du ein Freund von ihm bist. Ein Freund von ihm, ein Freund Gottes. Danke, Herr, dass wir Freunde von dir sind. Halleluja, und wenn wir Freunde von Gott sind, weißt du, wer ein Freund Gottes ist, dann sind wir auch Freunde untereinander. Halleluja. Halleluja, wie wunderbar ist das. Halleluja. Weißt du, wenn du sagst, ich habe gar keine Freunde, dann sage ich dir, du hast ganz viele Freunde. Du hast viele Freunde. Die Familie Gottes. Das sind unsere Freunde. Das sind unsere Freunde. Halleluja. Und ich hatte es auf dem Herzen, dass die Freunde sich immer zwei und zwei zusammentun und füreinander das freisetzen, was Gott in diesem Jahr tun möchte im Leben des anderen. Halleluja. Wollen wir das machen? Immer zwei tun sich zusammen und dann setzt du frei, Im Namen Jesus. Oh, bitte weiterspielen. Schakalaka Bongi. Also nur Keyboard. Vielleicht nur Keyboard. Genau, ihr dürft. Genau, also tut euch zwei und zwei immer zusammen. Bitte alle mal aufstehen. Alle mal aufstehen. Alle mal aufstehen. Auch ihr gerne zu Hause. Such dir jemanden, wenn du alleine bist, dann ruf jemanden an, ganz schnell. Oder nimm dir eine Person und bete für sie im Geist und schick ihr das nachher. Halleluja. Genau, und jetzt, also immer zwei, immer zwei, immer zwei, immer zwei. Immer zwei, haben sich immer zwei gefunden? Immer zwei. Halleluja. Halleluja. Und dann fangt einfach an, füreinander alles freizusetzen. Alles, was Gott in diesem Jahr vorhat. Du musst jetzt nicht alles aufzählen, ja, sondern bete einfach das. Wenn du einen prophetischen Eindruck hast, bete ihn natürlich. Aber einfach setzt es frei, was Gott hat. Weil ich glaube, dieses ist ein ganz, ganz, ganz, ganz entscheidendes Jahr. Und zwar für jeden. Und Gott möchte jedem Einzelnen, möchte, dass das ganze Potenzial und zu 100% das zustande kommt, was er geplant hat. Sprecht aus dem Geist, nicht aus dem Verstand, sprecht aus dem Geist heraus. Lasst es fließen. Oh, wir erklären, Vater, das alles, Herr, Halleluja, was du geplant hast, wird in diesem Jahr zustande kommt. Halleluja, Halleluja, danke, Jesus. Halleluja, wir sagen 100%, 100%, kommt in jedem einzelnen Leben zustande, Vater. Wir preisen dich von ganzem Herzen. Halleluja, für all deine besten und wunderbaren Pläne. Halleluja, und dass nicht eins nicht zustande kommt, sondern zu 100%. Zu 100%, sag mal zu 100%. Zu 100%. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass jeder im vollkommenen Willen von dir geht, Herr, an jedem Tag dieses Lebens. Halleluja, und auch jeder am Livestream. Halleluja, wir sagen, für jeden am Livestream wirklich 100% kommt das zustande, was Gott geplant hat, Herr. Und wir danken dir wirklich für himmlische Pläne, nicht menschliche Pläne, sondern göttliche Pläne. All diese göttlichen, wunderbaren, herrlichen Pläne, zustande kommen. Halleluja. Oh, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen und dass du noch einen draufsetzt, Herr. Halleluja, Vater, danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Auch für diese wunderbare Familie Gottes, Herr, diese Freunde Gottes. Halleluja. Oh, Halleluja. Wer ist gesegnet worden für dieses Jahr? Wer glaubt, dass er all das tun wird, Halleluja, was Gott für ihn hat in diesem Jahr, was Gott für ihn vorbereitet hat, Halleluja, oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Halleluja, oh danke, gib ihm mal einen Applaus. Halleluja, dies ist ein ganz, ganz, ganz, ganz spezielles und besonderes Jahr und ich glaube, ja, wir werden ganz viel sehen, Halleluja, von dem wir geträumt haben in diesem Jahr und ja, Dinge zustande kommen sehen, von denen wir ja schon kaum dachten, dass sie möglich sind, aber sie sind möglich. Halleluja, sie sind möglich. Sie sind möglich. Juhu! Danke, Jesus. Juhu! Oh, wir preisen dich, Herr. Preisen dich, Herr. Ja, Gott sagt mir gerade wirklich, streiche wirklich jedes Un, ja. Unvormöglich. Jedes Un wegstreichen, wo du noch ein Un hattest. Und tu es weg und stell dich drauf. Vielleicht ist es bei Menschen unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Bei Gott ist es möglich. Halleluja. Und gab es noch jemand, der einen Eindruck hatte, von dem er meint, boah, den möchte er noch mitteilen, der ist für einen Freund hier oder ein Freund am Livestream. Halleluja. Halleluja. Hast du noch einen Segen, wo du weißt, boah, das muss ich jetzt noch rauslassen. Ich will noch jemanden besonders segnen. Halleluja. Als wir das Lied gesungen haben, You Turn the Atmosphere, habe ich Schneeflocken gesehen. Und wenn man jetzt so da rausguckt, es schneit, ja okay, gut, sieht halt aus wie Schnee. Aber wenn man das Ding unter dem Mikroskop anguckt, hat jede Schneeflocke eine andere Form. Also Gott hat nicht halt einfach gesagt, ich lasse da was runterrieseln, sondern kreativ gewesen. So wie jeder Mensch einfach anders ist, jeder Mensch einzigartig ist. Man muss sich nicht vergleichen oder irgendwie denken, der oder ich oder was weiß ich was, sondern Gott hat jeden Menschen einzigartig gemacht. Und da, wo man denkt jetzt irgendwie, das ist so noch so ein Eiszapfen, man kommt da nicht durch oder so, aber in der Sonne schmilzt es, in der Liebe Gottes schmilzt es. Und wenn wir jetzt unterwegs sind, einfach auch in dem Bewusstsein, ich muss nicht immer jetzt irgendwie jemanden die Bibelverse um die Ohren hauen, ey du, Gott liebt dich, hast du schon gehört, Jesus liebt dich, da laufen die Leute weg, sondern die merken das auch an der Ausstrahlung. Und das bringt einfach die Menschenherzen zum Schmelzen. Und da einfach drauf vertrauen, auf diese Kraft, weil Jesus macht es. Und ja, ich muss nicht die Leute mit der Keule irgendwie weich kriegen. Und Jesus kommt durch. Einfach halt dran fest. Amen. Halleluja. Also ich habe was, das glaube ich für uns alle, und zwar, ich sah einen offenen Tresor und genau, also wir haben Zugang zu den Schätzen Gottes und dann habe ich so reingeguckt und habe ich gesehen, dass nicht nur so ein, so ein kleiner Bereich, wo vielleicht ein Schatz drin ist, sondern ganze Dimensionen, wo man reingehen kann. Und ich habe so empfunden, dass Gott möchte, dass wir uns wirklich dauerhaft in diesem Bewusstsein, also da drin aufhalten. Und du kannst auch Bereiche erforschen. Und das ist dann, also ich habe so empfunden, er möchte gern, dass es dann so ist, wie wenn wir in einem Raum mit einem riesengroßen Kühlschrank sind, der total voll ist und wo wir uns dann jederzeit einfach nur bedienen können. Und wirklich in diesem Bewusstsein, dass wir wirklich in diesen Schatzkammern, also in diesen Schätzen Gottes sind und ständig Zugang haben. Und man kann wirklich gucken, es ist so breit gefächert und kannst dir einfach mal so einen Glaubensschritt so in Gedanken mal hineinmachen in diese Tresordimension und dann, ja. Amen. Ich glaube, da langen wir alle zu, oder? Es ist ja nicht nur natürliche Speise. Halleluja. Mach das nochmal. Herr, ich nehme all die Speise, die du für mich hast, im Geist. Halleluja. Und ich nehme das alles an Zuwendung, an Zuteilungen, Herr, ja, für mich und dann fürs Weitergeben in diese Welt, alles, was in diesem Kühlschrank ist. Herr, ich danke dir, Halleluja, für einen großen Kühlschrank, für jeden Einzelnen, der immer prall gefüllt ist. Herr, für uns, aber nicht nur für uns, sondern für viele, viele Menschen, Halleluja, denen wir es weitergeben von dieser köstlichen Nahrung. Weißt du, die Welt, die kennt diese Speise nicht. Und wenn sie von dir, von mir, diese Speise bekommt, das ist der Hammer. Halleluja. Wir kennen die schon, aber trotzdem sind wir so süchtig, dass wir sie immer wieder ständig brauchen. Aber jemand aus der Welt, die diese Speise noch nie gegessen hat, boah, wie hammermäßig ist diese Speise der Liebe, der Freude, des Friedens, des Glaubens, der Zuversicht. Halleluja. Und wir haben diese Speise und unser Kühlschrank, der ist auch hier, der ist immer, ist unser Geist und er ist immer prall gefüllt. Sag mal, mein Kühlschrank ist voll gefüllt. Oh, immer, immer, da wird es nie weniger. Und ich esse daraus und ich gebe weiter. Amen, Halleluja, danke. Ich habe auch noch was. Du hast auch noch was, okay, gut, dann. Ich habe einfach immer den Satz gehabt, heraufzieht der Durchbrecher, also Jesus, ja, er schreitet vor uns her und zwar durch die Türen, die bis jetzt geschlossen sind. Bahn, ja, und wir brechen mit ihm durch. Also das dürft ihr euch für euch nehmen, da wo bisher verschlossene Türen waren, also dieses Jahr wirklich, da kommen die Durchbrüche. Und Jesus, der bricht durch und ihr mit ihm. Genau, ja, sieh Jesus vor dir. Er ist wirklich der, der vor dir persönlich auch durchbricht und vor uns zusammen durchbricht. Halleluja, wo die Mauern wie versteinert sind. Aber der Herr, der kommt durch jede Mauer durch und wir ziehen dann einfach hinterher. Halleluja. Amen. Und jetzt gibt uns die Astrid weiter das Wort. Ja, ich hatte Gott auch für dieses Jahr gefragt, was hast du für ein Wort für mich? Und da hat er mir gesagt, schauen und staunen. Also ich denke, das wird wirklich ein geniales Jahr, das wir haben, das wir alle haben werden, wo wirklich Durchbrüche kommen, wo seither keine Durchbrüche möglich war. Ja, weißt du, es liegt in der Luft, Durchbruch liegt in der Luft. Diesem Jahr 2024 ist dein Jahr. Sag mal, 2024 ist mein Jahr. Gott ist übernatürlich. Weißt du, er ist übernatürlich. Er ist über dem Natürlichen. Und wir brauchen unseren Herrn. Wir brauchen diesen übernatürlichen Gott. Und es ist so wichtig, dass wir ihn erkennen, dass wir erkennen, wie groß er ist, wie mächtig er ist, wie gut er ist, dass alle Weisheit bei ihm ist und dass uns alles, alles zur Verfügung gestellt hat. Weißt du, Gott hält dir nichts vor. Er will dir alles geben. Er hat dir quasi schon alles geschenkt durch Jesus. Und jetzt ist es an uns, diese Schätze zu ergreifen, hineinzutreten in diese neuen Räume, die offen sind für uns. Tiefere Dimensionen seiner Gegenwart. Wunder, die wir noch nie gesehen haben. Versorgungswunder, Heilungswunder, Befreiungswunder. Oh. Wenn du heute da bist, hier oder am Livestream, und du bist hoffnungslos, weil vielleicht dein letztes Jahr nicht so gut war, dann sage ich dir, streif sie ab, diese Hoffnungslosigkeit. Wir haben einen Herrn, bei dem es immer Hoffnung ist, gibt, der gut ist. Wage es wirklich, ihn voll und ganz zu ergreifen. Nimm Zweifel weg. Lass keinen Unglauben zu. Glaube, vertraue, lass dich einfach fallen. Lern ihn tiefer kennen. Weißt du, es geht auch so ein Ruf aus von deinem Herrn. Lern mich tiefer kennen. Komm näher zu mir. Wage, was du noch nie gewagt hast. Erkenne mich tiefer. Oh, weißt du, er möchte, dass wir noch viel, viel mehr seine Liebe erkennen. Seine Liebe, die am Kreuz wirklich zum Höhepunkt kam. Pastor Georg hat am Sonntag von der Liebe Jesu gesprochen und er hat gesagt, erkenne die Schönheit seiner Liebe. Und weißt du, was mir dann der Heilige Geist gezeigt hat? Er hat mir Jesus gezeigt, wie er am Kreuz hing. Zerschlagen, gemattert, voller Pein mit der Dornenkrone. Und ich dachte, was soll das? Weißt du, wir verbinden Liebe immer mit, oftmals mit so rosa Wölkchen. Alles ist heil, wir schweben ganz oben. Ja, das ist auch Liebe. Liebe darf auch rosa Wölkchen sein. Aber weißt du, Liebe ist auch das, durch das Jesus durchgegangen ist. Wir erkennen seine Liebe in der Gemeinschaft seiner Leiden. Weißt du, hier fand die Liebe ihren Höhepunkt. Die Liebe des Schöpfers zu der gefallenen Schöpfung. Zu den sündigen Menschen. Was für eine Liebe, die für dich ans Kreuz ging. Die sich mattern ließ für dich. Die sich schlagen ließ für dich. Die sich verspotten ließ, auslachen ließ. Dem es egal war, ob er aussah wie ein Verlierer. Weil die Liebe größer zu dir, größer war. Größer war, viel, viel größer war. Weißt du, es war Jesus egal, was die Menschen von ihm dachten, egal, ob sie ihn für einen Verlierer hielten, weil er wusste, wenn er da durchgeht, dann hat jeder Mensch die Chance, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Siehst du, darin siehst du, wie sehr sich der Vater, wie sehr sich der Sohn nach dir sehnen. Oh, das ist wirklich auch ein Ja, wo wir ihn tiefer erkennen. Wo wir noch mehr loslassen, Kontrolle abgeben. Wo der Heilige Geist uns noch mehr leiten und führen möchte. Es ist das Ja seiner Weisheit. Also wir brauchen seine Weisheit. Wir selber haben zwar, jeder von uns hat einen Verstand und ich denke, jeder von uns ist klug, aber wir brauchen Weisheit. Weisheit steht weit, weit über unserer Klugheit. Weisheit ist über allem, was unmöglich erscheint. Weisheit, wir brauchen Weisheit. Weisheit im Umgang mit Anstößen, die kommen. Weisheit im Umgang mit der Welt. Weisheit im Umgang mit unseren Geschwistern. Weisheit im Umgang mit unserer Familie, mit unseren Kindern. Weisheit, wenn der Feind versucht, uns zu attackieren. Weisheit, wir brauchen Weisheit, göttliche Weisheit. Oh, lass uns mal ausstrecken nach dieser Weisheit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Weisheit. Oh, eine Weisheit voller Liebe und auch voller Klarheit. Eine Weisheit, die trennt zwischen Seele und Geist, zwischen Mark und Bein. Eine Weisheit, die noch keines Menschen Ohr gehört hat. Herr, wir brauchen deine Weisheit. Wir danken dir für diesen neuen Raum deiner Weisheit, in den wir jetzt eintreten. Mach mal einfach in Schritt, wenn du einen Schritt machst und in diesen Raum der Weisheit hineingehst. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, bist du dankbar für deinen Gott? Bist du dankbar, dass er dir alles geschenkt hat? Weißt du, das ist unfassbar. Alles Geschenk. Du musstest dir nichts erkaufen. Du musstest dir nichts verdienen. Jesus hat dir alles geschenkt. Und wie hat er das für dich erreicht? Durch sein Leiden hat er das für dich erkauft. Er hat dich erkauft durch seine Leiden. Ist das nicht stark? Das sprengt den Verstand. Das ist so unvorstellbar. Wir können nur dankbar sein. Und wenn Jesus dich durch diese Leiden erkauft hat, dich herausgerissen hat aus dem Reich der Finsternis, als du Ja zu ihm gesagt hast, wie kannst du es dir da erlauben? Wie kannst du es dir erlauben, noch jemals an seiner Liebe zu dir zu zweifeln? Weißt du, du kannst es dir nicht mehr erlauben. Schau auf ihn. Hab Gemeinschaft mit seinen Leiden. Schau an, was er am Kreuz für dich vollbracht hat. Schau an, durch was er gegangen ist. Schau an, was er erlitten hat für dich. Und dann kannst du nie mehr daran zweifeln, dass Gott gut ist. Dann hast du nie mehr einen Gedanken, dass Gott Krankheit schickt oder sonstigen Blödsinn. Sondern dann weißt du einfach, mein Gott ist gut, er liebt mich. Und egal was ist, egal was draußen auch in der Welt abgeht, egal wie die Verhältnisse sich verändern, völlig egal, Gott ist da, er ist für dich, er ist deine Burg, er ist deine Festung. Weißt du, er, nichts anderes, er ist deine Burg, er ist deine Festung und er ist für dich. Und wenn dein Gott für dich ist, wer kann dann noch gegen dich sein? Das frage ich dich, wer kann gegen dich sein? Niemand, weil dein Gott für dich ist. Du bist ein Gewinner, du bist ein Sieger und du gehst vorwärts voller Freude, voller Kühnheit, voller Mut hinein in dieses Jahr 2024 und es wird das beste Jahr ever. Amen. Yes. Oh Mann, hey. Gott ist gut. Gott ist gut und er hat alles vollbracht. Er hat alles vollbracht. Er hat seine Liebe, genau diese Liebe, von der Astrid gesprochen hat, in uns ausgegossen, in unser Herz. Weißt du, er hat uns ein neues Herz gegeben. Er hat das alte Herz, das Fleischerne, das Steinerne, hat er herausgenommen und hat uns ein fleischernes Herz gegeben. Das heißt, ein weiches Herz, ein weiches Herz. Und da hat er alles hineingeschrieben, was er will, was er denkt, wie er tickt, wie die Liebe ist, hat er alles in unser Herz geschrieben. Weißt du, seine Bestimmungen, seine Ordnungen, alles, was sein Wille ist, hat er in unser Herz geschrieben. Und das Beste noch, er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Weißt du, den Geist Christi, den Geist der Liebe, den Geist der Weisheit, den Geist der Erkenntnis. Weißt du, er hat nichts zurückbehalten. Er hat uns alles gegeben aus Liebe. Weißt du, weil er Liebe ist und weil er diese Welt liebt und weil er will, dass diese Liebe von ihm in die Welt geht, in die Welt geht. Weißt du, dass sie rausgeht? Oh, weißt du, das ist ein mega Geschenk und es ist eine Verantwortung. Es ist eine Verantwortung. Er hat es uns gegeben und er hat gesagt, sei ein guter Haushalter. Sei ein guter Haushalter. Mach was damit. Vergrab's nicht. Tu's nicht einfach genießen und gehen. Und dich freuen an dem, was du hast. Dich freuen an dem, was er für dich vollbracht hat. Weißt du, er hat es für deinen schlimmsten Feind genauso vollbracht. Für deinen schlimmsten Feind. Und er hat gesagt, du kannst diesen Feind lieben. Weißt du, diese Liebe, die Feindesliebe, die hat er in unser Herz gegeben, dass wir Feinde lieben können. Es ist so wunderbar, wenn du es auf einmal spürst, weißt du, selber spürst und denkst, meine Güte, wie kann ich jetzt dem begegnen? Und es war so gut, weißt du, was geflossen, da floss die Liebe und es ging vorher gar nicht. Es ist so befreiend für dich selber und natürlich für den anderen, für den anderen. Du weißt gar nicht, was da alles passiert. Weißt du, wir können nur sehen. Und es geht und dann kommt der Heilige Geist und der macht was draus. Der macht was draus. Was er will, macht er draus. Weißt du, was er will und sein Wille ist gut. Oh, es ist so gut. Es ist so gut, einfach in der Liebe zu sein. Einfach zu wissen, es ist alles da. Es ist alles da. Weißt du, und wenn wir Weisheit bitten, ergibt uns Weisheit. Und wenn wir es für eine bestimmte Sache gerade bitten, dann gibt es uns auch und dann können wir vertrauen. Wir haben schon so viele Liebesbeweise bekommen von ihm, wo er uns gezeigt hat, guck, hier geht's lang, guck, sag das, mach das und es war so gut. Dann sollen wir es nicht schnell wieder vergessen, sondern dann sollen wir es beim nächsten, was kommt, wieder sagen, danke, das war gut und du bist noch größer, du legst noch einen drauf, du bist viel besser noch, immer stärker, immer größer und ich gehe da durch und du hilfst mir und es ist, ich gehe von Sieg zu Sieg. Weißt du, wenn wir in der Liebe bleiben, gibt's einfach nur Sieg. Es gibt nur Sieg. Das sieht oft nicht nach Sieg aus, wie es bei Jesus auch war, wie er am Kreuz hing, wie er aussah nicht mehr wie ein Mensch. Wie es einfach furchtbar war. Es hat nicht nach Sieg ausgesehen. Wissen in dieses Felsenwiesen da rein haben und den Stein davor hat nicht wie Sieg ausgesehen. Und das ist bei uns auch manchmal. Und dann schauen wir dahinter. Dir hat er gesagt, schaue und staune. Schaue und staune. Weißt du, und das wird sein dieses Jahr. Es heißt, wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Aber wenn wir glauben, werden wir schauen. Weißt du, wenn wir glauben, dass was Großes passiert, wenn wir glauben, dass was Unmögliches passiert, dann wird die Liebe wirksam und bringt es hervor. Weißt du, Gott ist die Liebe, er bringt es hervor, er bringt es hervor. Wir können nichts, wir wollen, wir müssen nichts, aber wir können, wir dürfen. Wir dürfen, weil wir vertrauen können, weil wir vertrauen dürfen, weil wir gewiss sein können, er ist stärker, er ist stark, er ist die Liebe und die Liebe ist die stärkste Macht. Das ist so eine Macht, weißt du, Liebe ist Wahrheit, Liebe ist Klarheit, Liebe ist einfach eine unmöglich große Kraft. Streichen wir, weißt du, unmöglich, unglaublich, alles, wir glauben alles. Wir glauben, alles ist möglich. Es ist doch einfach, weißt du, ja, wir wissen es, aber glauben wir es? Wir wissen, die Liebe ist in uns. Glauben wir es? Wollen wir es? Nehmen wir es? Leben wir es? Weißt du, es ist nicht nur Wissen und Wollen, es ist Leben. Es ist einfach machen, es ist einfach tun, weißt du, immer wieder neu. Manchmal sind wir einfach irgendwo und dann merken wir, hey, halt, stopp, und dann machen wir weiter. Und dann gibt es keine Verdammnis und dann gibt es gar nichts, sondern dann geht es zum nächsten Sieg. Zum nächsten Sieg. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Weißt du, Gott ist für uns. Es ist wichtig. Und was ganz wichtig ist, wir müssen das Wort kennen. Dass wir wissen, was im Wort steht. Weil das Wort ist unseres Fußes Leuchte. Weißt du, das Wort ist das Licht. In seinem Wort sehen wir klar. In seinem Wort ist keine Dunkelheit, ist Finsternis. Wir müssen nicht im Dunkeln tappen. Wir müssen nicht ratlos sein. Der Ratgeber lebt in uns. Herrlich, oder? Geben wir uns der Liebe hin. Vertiefen wir uns ins Wort. Stärken wir unseren Glauben, damit wir feststehen. Feststehen. Und damit wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Amen. Halleluja. Ja, als du immer so gesprochen hast, habe ich unseren Adler angeguckt und wurde an ein Bild erinnert, was ich vor kurzem hatte. Und zwar habe ich den Adler gesehen, wie er so geflogen ist. Für mich war es der Heilige Geist. Und ich habe gesehen, wie ich unter diesem Adler war. Und dieser Adler hat mich quasi so gehalten mit seinen Füßchen. Und ich war quasi drunter und machte mit meinen kleinen Flügelchen. Und ich glaube, so können wir wirklich dieses Ja angehen. Wirklich, weil wir müssen all das Ganze nicht von uns selber und aus uns selber machen. Wir müssen das gar nicht aus uns selber provozieren oder produzieren, weil wir können das gar nicht. Weil die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und ja, der Heilige Geist gibt uns alles, was wir brauchen. Und wir können wirklich entspannt sein. Weil wir sind nicht irgendwie, er wirft uns jetzt nicht einfach so aus dem Nest raus und sagt, hier, mach mal, wie es die richtigen Adler, glaube ich, machen. Sondern wir haben wirklich einen guten Heiligen Geist und der hält uns und er lässt uns nicht fallen, sondern wir können wirklich unter seinem Schutz, unter seiner Führung, unter der Gewissheit auch, dass uns nichts passieren kann, können wir wirklich vorangehen in diesem Jahr und wirklich ja das machen, wozu Gott uns berufen hat und was in unser Herz gelegt hat. Und ich habe es auch gestern in dem neuen Buch von Pastor Georg gelesen, wo es darum ging, um Glauben auch, wo er gesagt hat, ja, dass Leute für Kranke beten und ja, bei manchen passiert mehr, bei manchen weniger und so, aber das ist einfach, der Glaube baut sich auch auf in uns. Und diese kleinen Flügelchen, die am Anfang vielleicht so ganz schnell gehen, die wachsen dann, umso weiter du gehst und umso weiter du fliegst und umso mehr du machst, umso größer werden dann die Flügelchen und die breiten sich aus und die Federn wachsen raus und es wird dann auch immer nicht mehr so hektisch werden, wie es zum Beginn ist, sondern es werden dann wirklich ganz schöne so Flügelschläge werden. Und irgendwann klingt er uns vielleicht auch mal aus, der Heilige Geist, dann können wir selber mal ein paar Runden drehen. Aber er lässt uns da auch nie allein. Er ist trotzdem immer da. Und ja, lass uns da wirklich einfach Gott vertrauen, dass er uns nie allein lässt, dass wir unter seinem Schutz sind, unter seiner Bewahrung. Und der Heilige Geist ist einfach so wunderbar, weil er uns auch nie verlässt. und er kann so krasse Sachen. Und oh, ich habe dieses Wochenende im Encounter-Wochenende wieder gemerkt, wirklich, das ist so cool, weil der Heilige Geist wohnt ja in uns. Und ich meine, wir können ja nichts. Und wenn wir jetzt einem Kranken die Hände auflegen, dann wird der gesund. Es ist doch der Hammer, oder? Also ich bin begeistert davon. Ja, man muss sich das vorstellen. Weil die Menschen in der Welt, die haben ja wirklich Probleme, die haben Krankheiten und rennen von Arzt A, B, C zu Z und Y und kein Mensch hat vielleicht eine Diagnose und keiner hat eine wirkliche, ja, wie sie diese Krankheit bewältigen können oder so. Aber der Heilige Geist, der kann es wirklich machen. Weil Jesus jede Krankheit am Kreuz besiegt hat, deswegen kann er jede Krankheit auf dieser Erde heilen. Und das lebt in uns und wir können es den Menschen geben. Und das Gleiche ist auch, wir legen wirklich Menschen die Hand auf, wenn die sagen, ja, okay, ich habe hier vielleicht ein Trauma oder ich habe hier irgendwie einen Geist oder irgendwas hat sich in mir versehentlich festgesetzt. Das ist gar kein Thema. Wir legen die Hand auf und sagen, in Jesu Namen, geht dir das Trauma, geht dir der Geist? Und dann macht's flupp und dann ist er weg. Also ich bin begeistert davon. Ich fand das der Hammer. Und die Emma hat es dann auch gesagt im Mitarbeitergespräch, so, das macht richtig süchtig. Und es ist wirklich so. Also ich finde es so cool zu sehen, was wir den Menschen geben können, dass wir die Menschen, wo die wirklich teilweise seit Jahrzehnten in Bindungen sind, wo die Leute seit Jahrzehnten in Ängsten sind, in Depressionen, in ja, von Dämonen gequält werden, nachts können wir wirklich Licht bringen in die Herzen der Menschen, können wir die Menschen in Freiheit bringen. Und jeder von uns ist qualifiziert. Es ist gar nicht so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt aber erst seit einem halben Jahr Christ. Oder wenn du sagst, okay, aber ich habe das ja noch nie gemacht oder so. Das macht gar nichts. Du bist ja eingeklinkt unter dem Adler. Du kannst es einfach machen. Und er macht es durch dich. Und es gibt gar keinen Grund, Angst zu haben. Sondern es gibt einfach Grund zu vertrauen, zu glauben, voranzugehen. Und zu sehen, dass wir wirklich das Licht den Menschen bringen, dass wir den Menschen Freiheit bringen, dass wir den Menschen Frieden bringen. Wenn man die Geschichten teilweise gehört hat von den Menschen am Encounter-Wochenende, wie die seit Jahrzehnten geknechtet werden vom Feind. Und wir haben die Lösung. Wir haben die Lösung in uns. Wir dürfen es gar nicht zurückhalten. Wir haben eine Verpflichtung, das wirklich den Menschen zu geben, die in Freiheit zu führen, in Gesundheit zu führen. Und hab gar keine Angst, weil du musst es gar nicht machen, weil es wirklich Jesus und der Heilige Geist in dir macht. Und jeder ist wirklich qualifiziert. Jeder. Da will ich dich echt ermutigen, dass du wirklich beim nächsten Kranken sagst, hey, pass auf, darf ich für dich beten? Weil Jesus will dich heilen. Und es ist auch gar kein leerer Spruch, sondern Jesus möchte ihn wirklich heilen. Weil das, dieser Mensch, auch wenn er Jesus vielleicht noch gar nicht kennt, ist ein geliebtes Kind Gottes quasi. Er hat ihn geschaffen. Er hat ihn genau, er liebt die Person genauso wie du. Und ihm tut es genauso weh, wenn er, was weiß ich, einen kaputten Fuß hat oder Migräneattacken oder so. Und Jesus möchte diese Person heilen. Und das ist einfach die Wahrheit. Deswegen geh wirklich so durch dieses Jahr, vertraue auf deinen Herrn und tu das, was er in dich gelegt hat. Amen. Genau. Glaube ist keine Idee, das ist kein Dogma. Glaube ist eine Substanz. Weißt du, du kannst Glauben wirklich wahrnehmen. Du kannst Glauben wahrnehmen. Und ich wurde so erinnert an den Kühlschrank, ja, an diesen Kühlschrank. Das ist, als wer geht gerne an den Kühlschrank? Ich gehe gerne an den Kühlschrank. Ja. Also, du kannst da dran gehen und da machst du die Tür auf und da steht ein riesiger Topf Glauben drin, ja. Da ist ein Topf Glauben drin, im Kühlschrank, ja. Du bedienst dich und nimmst diesen Glauben, ja. Ist ja nicht dein Glaube, es ist ja von Gott, weißt du, es ist ja von Gottes Glaube, der dich füllt. Aber du kannst da hineingreifen, ja, in diesen Topf Glauben. Und dann ist es ganz interessant, ich wollte gerade eben, als sie Sabrina gepredigt hat, an die Quantenmechanik erinnert. Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Und zwar ist das so, wenn die Quanten oder diese Teilchen beobachtet werden, verhalten sie sich völlig anders, als wenn sie unbeobachtet sind. Ja? Das ist ganz interessant. Das ist so ähnlich, wie Glauben funktioniert. Ja? Und zwar richtest du deinen Fokus aus. Ja? Du richtest deinen Fokus, und zwar nicht auf das Problem, sondern auf Jesus. Ja? Du richtest deinen Fokus auf Jesus, und zwar erst auf das Kreuz, ja, dass alles getragen ist, ja, dass er sein Blut vergossen hat dafür. Und dann im zweiten Schritt richtest du deinen Fokus auf die Auferstehungskraft, ja. Und dann ist es so, das hat mir gerade gezeigt, das passiert so, wenn du dich ausrichtest auf Jesus, richtet er sich aus auf das Problem, ja. Und das ist gar nicht so arg schwer, ja. Das ist gar nicht so arg schwer. Wir müssen bloß umdenken, ja. Nicht auf das Problem schauen, sondern auf Jesus schauen, ja. Und dann nichts anderes mehr. Also, und dann triffst du auch eine Entscheidung. Das habe ich so die letzten Tage gemerkt. Du triffst eine Entscheidung, ja. Sein Wort ist die Wahrheit, nicht dein Umfeld, dein die Sachen, die kommen, ist die Wahrheit, sondern sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit, die gilt, ja, und die gilt bedingungslos, ja, wenn du das glaubst, ja, und dich entscheidest, das andere nicht mehr zu glauben. Du weigerst dich einfach, das andere zu glauben, das Schmerzen im Körper oder sonst irgendwas, ja, oder dass was Schlimmes passiert oder dass dein Geld nicht reicht. Du weigerst dich einfach, das zu glauben, sondern richtest deinen Fokus auf Jesus und auf sein Wort und glaubst das, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort gilt und dein Wort hat auch Substanz, ja. Sein Wort hat auch Substanz und es wird lebendig, indem wir unseren Fokus auf sein Wort richten, ja, und sagen, so ist es und nicht anders, ja. Es ist so und nicht anders. Es ist so. Ich vertraue dir. Es ist eigentlich ein Gehorsamsschritt. Ja, wir sind fokussiert auf sein Wort. Jesus ist ja in uns, also ist sein Wort auch in uns. Und wir lesen es jeden Tag mit wachsender Begeisterung, weil wir erkennen, was da alles für uns. Ja, das geht gar nicht in so einen Kühlschrank rein, ja. Das sind Sachen, ja, das sind Wunder über Wunder. Das sind Sachen, wo du reingreifen kannst. Du entdeckst jeden Tag was Neues. Jeden Tag was Neues in seinem Wort, ja. Der Heilige Geist macht sie ja lebendig. Und du kannst da auftanken. Du kannst dich ernähren von seinem Wort, ja. Du kannst dich satt machen von seinem Wort, ja. Und das kommt letztendlich nur noch raus aus dir. Sein Wort, der Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit hinein. Und er überfordert dich auch nicht, ja. Aber du bist fokussiert auf Jesus und sein Wort, ja. Und lässt nichts anderes mehr zu. Und dann gehst du weiter. Kühn, mutig, ohne Angst zu haben, ja. Ja, ohne schüchtern zu sein, ja. Du gehst weiter im Bewusstsein seines Wortes, dass du die Wahrheit hast und dass Jesus ja in dir lebt. Weißt du, wie viel Krankheit kann in dir sein, wenn Jesus in dir lebt, ja? Wenn er immer größer wird, ja, muss die Krankheit weichen. Die Krankheit muss eigentlich rausgehen, ja. Und die komischen Gedanken müssen auch rausgehen, ja. Die komischen Gedanken gehen raus und werden durch gute Gedanken aus seinem Wort ersetzt. Amen. Amen. Ich finde das gut, weil Gott ist gut. Er hat alles vollbracht und wir gehen jetzt von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und es wird immer stärker. Das heißt ja nicht, wir gehen von einem Sieg zum nächsten Sieg, sondern wir gehen von einem Sieg zum nächsthöheren Sieg. Wir gehen von einer Kraft zur nächsthöheren Kraft. Ja? Wir gehen von einer Herrlichkeit zur nächsthöheren Herrlichkeit. Ja? Es wird immer stärker und es wird immer besser. Ja? Und ja, das ist dann nicht so wie die Tankanzeige in deinem Auto, die nach E zeigt, sondern sie geht immer mehr auf F, auf Full. Ja? Full, ja, Full. Du bist voll. Du wirst immer voller, ja, weil du immer mehr tankst, ja, weil du immer mehr fokussiert bist auf seine Wunder und auf das, was er getan hat am Kreuz und auf seine Auferstehungskraft, ja. Und du wirst automatisch, weißt du, siehst du, stellst dir vor, die Tankanzeige geht immer höher, bis sie feststeht auf voll. Amen. Amen. Ja, ich fand das Bild auch stark vorhin von Sarah mit dem Kühlschrank. Und ich kam mir so der Gedanke, ich bin froh, dass Sarah einen Kühlschrank gesehen hat und keinen Tiefkühler. Ich sage euch auch warum. Bei Gott ist immer alles frisch. Gott ist immer jetzt. Der hat keine tiefgekühlten Sachen, wo du dann mal reingreifst, das ist schon vor Okay, da, Moment. Er hat es schon vorbereitet, das kommt noch, aber es sind keine tiefgekühlten Sachen, die das Aroma verloren haben, Geschmack verloren haben, Vitamine verloren haben. Er ist immer frisch und das finde ich gut. Also Gott ist auch genial, das Bild zu geben, dass es ein Kühlschrank ist. Also hat mich richtig fasziniert, weil er gibt uns Anweisungen, er gibt uns Bilder, ganz klar, ganz knallklar. Da können wir nicht sagen, ja, wie hat er das jetzt gemeint? Ich meine, viele Leute sagen ja, wenn sie Bibel lesen, ja, wie hat er denn das gemeint? Also von meiner Nichte, der Mann, wenn ich mit dem rede, der sagt dann sowieso immer, das weiß man ja gar nicht, wie das damals gemeint war. Ich meine, das haben ja Menschen geschrieben und so. Also irgendwann habe ich ja auch mal gesagt, wenn du die Bibel mal gelesen hast, dann können wir noch mal reden. Vorher lohnt sich es eigentlich gar nicht. Weil, ja, diskutieren über etwas, was ich noch nie gelesen habe oder nicht kenne, bringt ja nichts. Man kann streuen, man kann aussehen, den Samen sehen, das Wort Gottes sehen. Man kann auch mal hingehen und sagen, Gott liebt dich. Muss man aber auch wirklich nicht immer so sagen. Einfach wirklich Gott aussehen, ihn weitergeben und nicht mit Menschen diskutieren auf einer Basis, die eigentlich keine ist. Weil wenn einer da ist und der andere ist da, kannst du nicht diskutieren. Wollte ich jetzt alles gar nicht sagen, aber kam ja gerade so. Was ich eigentlich gerade vorhin sagen wollte, bevor ich losfuhr vorhin, habe ich gesagt, ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Wenn ich heute mit Predigen dran bin, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Heiliger Geist, was soll ich sagen? Und dann hat er gesagt, setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Sprüche 3, Vers 5 oder 5, Vers 3 oder 5, Vers 1. Und dann dachte ich, ja, genau das mache ich. Er lebt ja in mir. Also vertraue ich ihm einfach. Und das ist etwas, was ich mehr und mehr und mehr mache. Und ich finde das so stark, wenn ich sage, Heiliger Geist, ja, der Pullover. So eine halbe Stunde vorher habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich habe keine Idee, wo ist der Pullover? Den werde ich doch nicht in der Wäsche haben. Ich finde ihn einfach nicht. Ich habe im Schrank rumgewühlt. Ich habe ihn nicht gefunden. Dann habe ich was anders gemacht und dann habe ich nochmal gesagt, Heiliger Geist, ich habe dich gebeten, wo ist der Pullover? Ha ja, weißt du, habe ich einen Heiligen Geist in mir drin oder habe ich ihn nicht in mir drin? Und ich habe ihn in mir drin und wir alle haben ihn in uns drin. Und er ist doch genauso für unseren Alltag zuständig, weil wir leben ja jeden Tag unseren Alltag. Er ist ja nicht so, oh, da oben ist der Heilige Geist und ja, wunderbar, wenn er mal an mich denkt, nee, er ist hier oder hier, je nachdem. Er ist einfach da. Als wir uns vorhin zusammengestellt haben, immer 2:2, da sagt mein Partner Roland, ich sage es jetzt ganz klar und deutlich, Roland, war das, der hat gesagt, wir sind aber 8. Und dann hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich guckte so ein bisschen und dann hat er gesagt, ja, du bist 4, Gott, Jesus, Heiliger Geist und du und ich bin auch 4, also sind wir 8. Das ist so eine Realität, so eine Tatsache, so unbedingt notwendig, dass wir das wirklich leben. Nicht nur irgendwann mal in der Predigt hören oder so, sondern wirklich leben. Ich würde gerne ein Erlebnis erzählen, jetzt vom Sonntag. Da hatte Pastor Georg ja die ganzen Eltern vorgerufen, Familie und so vorgerufen, zum Gebet, dass für sie gebetet werden konnte. Und es waren extrem viele Leute vorne. Und dann hat er uns ja auch noch vorgerufen, wir sollen also die Leute segnen, Hand auflegen und so. Das habe ich dann auch getan, gerne getan. Und dann war das Ganze so ziemlich fertig und ich saß eigentlich da auf der linken Seite und ich habe immer geguckt, wie komme ich jetzt durch diese Menschenmassen da durch. Aber das war alle, die standen alle dicht an dicht. Nur auf der Seite war es etwas gelockert. Da waren weniger, ja, manche knieten, manche hockten, manche standen. Aber ich wäre durchgekommen. Und dann habe ich mich entschlossen, ich gehe da durch. Und hatte überhaupt keine Idee, weshalb, aber ich wollte einfach dann irgendwo durchgehen. Und bin dann vor der ersten Reihe. Auf einmal hat mich die Kraft Gottes so stark berührt, dass ich wirklich ins Schwanken kam und jemand wollte nach mir greifen. Und ich habe nur so gemacht, weil ich wusste, das war Gott. Und ich sehe eine Person in der zweiten Reihe und gehe auf sie zu und lege ihr die Hand auf den Kopf und habe ihre Familie gesegnet. Und die Frau sackt auf den Stuhl und war erstmal gar nicht mehr da. Dann stand sie wieder auf und dann sagt sie, woher hast du das gewusst? Sag ich, was gewusst? Ja, woher hast du das gewusst? Ja, sag ich, was soll ich denn gewusst haben? Da sagt sie, ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, leg mir die Hand auf den Kopf. Ich habe nichts gewusst. Ich habe es ja auch gesagt, ich habe nichts gewusst. Aber ich habe es getan, weil in dem Moment, einen halben Schritt vorher, war Gott da und hat mir gezeigt, was ich tun soll, ohne dass ich mir das bewusst war. Aber er ist doch unser Führer. Er lebt doch in uns. Wir müssen einfach immer, ich sage immer, wir müssen, aber ich finde, wir müssen es wirklich. Wie wir schon gehört haben, es ist kein Spiel. Es ist die Realität. Es ist die geistliche Realität, in der wir leben, wo unser Geist mitgefüllt ist. Unser Geist ist aus Gott. Das ist kein, ja, dann mache ich das eben mal heute so. Nein, er lebt in dir, er lebt in mir. Und wenn er uns Anweisungen gibt, ich habe oft genug nicht zugehört, habe ich bitter bereut. Einfach, weil ich nicht zugehört habe. Weil ich gemerkt habe, dann da irgendwann wird die Stimme leiser. Aber nicht immer hört man's. Da kommt plötzlich so ein Schlag auf dich, du fängst an zu zittern und legst jemand die Hand auf, weil derjenige in dem Moment in sich rein zu Jesus gesagt hat, bitte Jesus, leg mir die Hand auf den Kopf. Und hast keine Ahnung. Aber natürlich hast du Ahnung, nur nicht im Verstand. Das heißt, setz dein Vertrauen nicht auf deinen Verstand, sondern lass wirklich Gott wirken. Er will es machen. Und er macht es immer. Und er macht es immer im richtigen Moment. Und da muss ich es gar nicht wissen. Wenn er es macht und mir irgendwas eingibt, dann tue ich es oder sollte ich es tun. Ich tue es auch nicht immer, aber immer mehr. Und es ist genau das, was die andere Person brauchte. Und so leben wir immer, immer, immer tiefer und jeden Tag mehr. Und ja, das ist für mich dieses Jahr Ziel, absolutes Ziel für 2024. Ich will immer mehr so leben, wie Gott will, dass ich leben soll. Und ich will immer mehr hören, was der Heilige Geist sagt. Und ich will es immer mehr tun. Amen. Halleluja, ja. Ich glaube, das ist so. Gott hat Dinge vorbereitet, Werke vorbereitet. Epheser 2, Vers 10 heißt es, im Jahr 2024, aber auch 2025, falls Jesus da noch nicht wiedergekommen ist. Er hat Werke vorbereitet, dass wir nur in ihn wandeln brauchen. Das heißt, es ist tatsächlich eine wichtige Sache, sich im Glauben mit der Realität zu verbinden, dass Gott dafür sorgt, dass du immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Dass du geführt bist von Gott. Und ich sag dir noch darüber hinaus, du musst dich auch im Glauben verbinden mit der Realität, dass Gott dich genau für eine Zeit wie diese auch geschaffen hat. Das heißt, nicht nur deine einzelnen Handlungen sind immer von Gott geführt zum richtigen Zeitpunkt, unbewusst durch den Geist, sondern du als Person bist für diese Zeit bestimmt. Gott hat dich genau für eine solche Zeit wie diese gemacht. Wir leben in einer Zeit mit ganz spezifischen Herausforderungen, ganz spezifischen Umständen, in einem ganz spezifischen Punkt der Heilsgeschichte. Und Gott hat tatsächlich dich auserwählt, in dieser Zeit zu leben, weil er weiß, dass du der perfekte Fit bist. Also fit heißt so viel wie, dass du perfekt passt in diese Zeit. Und dass du genau das hast, was es braucht für diese Zeit. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube, Gott möchte seine Kinder, und Gott ist dabei, auch seine Kinder für diese Zeit so richtig stark zu machen. Weil diese Zeit, in der wir leben, ihr Lieben, ich glaube, diese Zeit braucht starke Söhne und Töchter Gottes. Amen. Sie braucht starke Söhne und Töchter Gottes, die sich bewusst sind, dass sie haben, was es braucht. Amen. Ich glaube, 2024 wird das Jahr wahrscheinlich der bisher größten Herausforderungen auf der Seite der Welt, aber jedenfalls zu meinen Lebzeiten. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es das Jahr der größten Gelegenheiten für uns als Söhne und Töchter Gottes wird. Amen. Und Gott hat tatsächlich sich was dabei gedacht, dass er dich in dieses Jahr gestellt hat, und er sucht oder er hält Ausschau nach genau solchen Leuten wie dir, weil sonst wärst du nicht in dieser Zeit ins Reich Gottes gekommen. Er weiß genau, dass er genau solche Leute braucht wie dich, um in dieser Zeit seinen Plan zu erfüllen. Halleluja. Amen. Und mich hat so bewegt eine Bibelstelle, die wirklich auch für unsere Zeit sehr gut passt und auch zur jetzigen Daniel-Fastenzeit auch in gewisser Hinsicht sehr gut passt. Und zwar in Hesekiel 22, Vers 30, da spricht Gott davon, er sucht jemand. Ja, er sucht jemand für eine bestimmte Zeit. Und zwar heißt es hier, und ich suchte einen Mann, es kann auch eine Frau sein, beziehungsweise eigentlich muss man gleich sagen, wenn wir den Mann richtig auslegen, dann passt es auch für die Frauen. Also lesen wir es mal so, wie es da steht. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss, oder man könnte auch sagen, in die Bresche treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Das heißt, mit anderen Worten, das Volk Israel war damals in einer wirklich verzweifelten Situation, verzweifelten Lage. Zum einen, sie waren in einer Lage, wo sie von innen heraus schwach geworden waren. Das Volk war von innen heraus geistlich, moralisch schwach geworden. Und gleichzeitig waren sie von außen bedroht, sodass ihre Existenz auf dem Spiel stand. Und in dieser Situation sagt Gott zum Propheten Hesekiel, er sagt, ich suchte einen Mann unter ihnen, der in die Bresche treten würde. In die Bresche wofür? In die Bresche zwischen der verzweifelten Situation und den Möglichkeiten Gottes. Auf der einen Seite die Möglichkeiten Gottes, auf der anderen Seite die verzweifelte Situation. Und ihr Lieben, ich habe schon am Sonntag habe ich schon gesagt, ich glaube, dass wir momentan wirklich in der westlichen Welt in einer menschlich, ich sag mal weltlich gesehen, verzweifelten Situation sind, auch wenn viele das noch nicht realisieren wollen. Man könnte es so beschreiben, ein Land oder Länder, die von innen heraus schwach geworden sind, über die Jahre moralisch, auch in anderer Hinsicht, politisch, wirtschaftlich, in vieler Hinsicht runtergewirtschaftet worden sind, stehen auf der anderen Seite starken äußeren Bedrohungen gegenüber, die am liebsten einfach diese Art der freiheitlichen Lebensordnung, wie wir sie hier im Westen haben, am liebsten ausrotten würden. Das heißt, es ist keine, weißt du, das ist nicht so eine Situation, wo man sich noch menschlich gesehen, natürlich gesehen, irgendwie in einer falschen Sicherheit wiegen sollte. Die Welt sollte aufwachen, auch die Welt sollte aufwachen und erkennen, hey, was die Stunde geschlagen hat. Und ich habe es wirklich so auf dem Herzen, auch gerade jetzt irgendwie in den letzten Tagen immer stärker, wirklich, es ist an der Zeit, dass wir wirklich die Alarmglocke läuten. Und die Alarmglocke läutet immer zuerst für die Christen, weil der eine Mann, von dem hier die Rede ist, der in den Riss treten sollte, das war im alten Bund der Prophet, in dem Fall war Hesekiel gefragt, es war ein Prophet, durch den Gott gewirkt hat, aber ich sage dir, der eine Mann, durch den Gott im neuen Bund wirkt, ist der eine Leib Christi. Amen. Ist der eine Christus aus Haupt und Leib. Also Jesus Christus und wir als sein Leib. Das ist der eine Mann im neuen Bund. Im neuen Bund wirkt Gott nicht mehr durch einen einzelnen Menschen, sondern im neuen Bund wird Gott durch den einen Mann, Jesus Christus und sein Leib, weil sein Leib und sein Haupt sind eins. Das heißt, Gott sucht in dieser Zeit den einen Mann, den Leib Christi wie nie zuvor, der die Alarmglocke läuten hört und sich entscheidet, wirklich sich seiner Stärke bewusst zu werden und zu sagen, okay, jawohl, hier sind wir. Wir treten in den Riss, damit der Teufel nicht den Raum bekommt, den er gerne hätte. Amen. Und ich habe es am Sonntag auch schon erwähnt, ich glaube, dass es nicht zu spät ist, sondern ich glaube, dass wir tatsächlich uns in einer Zeit befinden, wie ungefähr am Vorabend der Reformationszeit, als Mitteleuropa in einer ähnlichen Situation war, wie heute die westliche Welt, von innen, ich sage mal, zerfressen durch Aberglauben. Heute haben wir den Aberglauben des Humanismus, des Aberglaubens des Menschen, dass er selber alles bewerkstelligen kann und ohne Gott sich seine eigenen Werte zurechtschustern kann und es dann schon gut laufen wird. Das ist ein Aberglaube. Damals war es religiöser Aberglaube, Ablasshandel und all diese Geschichten. Ihr kennt das alles, ja. Und gleichzeitig von außen die Bedrohung durch, in dem Fall damals war es sehr stark, das Osmanische Reich, das versucht hat, eine islamistische Diktatur nach ganz Europa zu bringen. Und sie standen kurz vor Wien. Also innere Bedrohung, äußere Bedrohung. Ja. Und in dieser verzweifelten Situation hat auch damals Gott den einen Mann gesucht. Er hat nämlich den Leib Christi gesucht, der aufwacht und aufsteht. Und er hat ihn gefunden. Und es war nicht nur der eine Mann, Martin Luther, das war nur eine Figur, die damals eine wichtige Rolle gespielt hat, vor allen Dingen auch dann nachher geschichtlich und politisch und so weiter. Aber in Wahrheit war das Ganze eine Erweckungsbewegung, die von der Basis an aufgebrochen ist. Nicht nur die evangelische Kirche, auch die Täufer damals, die Bewegungen einfach des Heiligen Geistes, die damals aufgestanden sind. Es war der eine Mann, der sich erhoben hat. Ja? In Kraft, es war eine Ausgießung des Geistes. Es war ein Zeitalter der Ausgießung des Geistes. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist es, was die Mauer verschließt. Das hat damals die Mauer verschlossen und Europa wurde nicht von den Osmanen überrannt, sondern im Gegenteil, wir können es historisch heute sehen, dass das 16. Jahrhundert letztendlich der Wendepunkt war für die Ausdehnung des Osmanischen Reichs immer weiter nach Westen. Und ab dem Zeitpunkt sind sie zurückgezogen, bis sie sich dann schlussendlich bis zum Bosporus zurückziehen mussten. Ja. Und ich glaube, genau das kann jetzt wieder passieren. Amen. Aber es braucht den einen Mann, der aufsteht. Es braucht den einen Mann, der die Alarmglocke läuten hört. Und er sagt, jawohl, wir treten in den Riss, damit tatsächlich die Bresche wieder vermauert werden kann. Weil nur ein Wirken des Geistes, nur ein Wirken Gottes, ein Erweckungswirken der Kraft des Heiligen Geistes, der Herrlichkeit Gottes, der Macht Gottes, der Wunder Gottes, des Zugs zurück zu Jesus, zurück zu Gott, zurück in sein Reich, nur das kann tatsächlich die Trendwende sozusagen bringen. Aber ich sage dir auch, das wird auch die Trendwende bringen. Amen. Er sucht nur diesen einen Mann. Amen. Wer ist freiwillig hier und sagt, jawohl, ich gehöre zu diesem einen Mann? Amen. Ja, ich glaube, weißt du, Gott hat dich für eine Zeit wie diese bestimmt und er macht dich stark für eine Zeit wie diese. Weil es heißt auch in Matthäus 11, Vers 12, sagt Jesus, die dem Reich Gottes Gewalt antun, die reißen es an sich. Also die, die mit Entschiedenheit im Gebet eintreten, die mit Entschiedenheit einstehen, in den Riss treten, die mit Entschiedenheit das Reich Gottes runterholen. Es ist jetzt nicht mehr die Zeit, irgendwie so ein paar lustlose Gebete zu beten. Ja, Herr, rettet die Welt und lass es nicht so schlimm werden und lass keinen Krieg kommen oder so irgendwas. Also damit hältst du keinen Krieg zurück mit so einem Gemurmel, sondern was es braucht, sind entschiedene Söhne und Töchter, die ihren Stand einnehmen und ihre Gebete ernst nehmen und gegebenenfalls auch, wenn nötig, ihre Gebete durch Fasten unterstützen, weil die Bibel sagt, manche Geister fahren nur aus durch Beten und Fasten. Halleluja. Und ich glaube, diese Geister, die die dem Teufel so viel Raum gegeben haben in unseren Gesellschaften, die fahren zum Teil wirklich nur aus durch Gebet und durch Fasten, weil es um diese Entschiedenheit geht, weil es um diese Hingabe geht, weil Gott diejenigen sucht, die wirklich sagen, jawohl, ich investiere mich da rein voll und ganz. Nicht, dass du dir Sorgen machst, verstehst du? Es geht nicht um Sorgen machen, sagen, oh, es wird alles immer schlimmer. Das ist nicht der Aufruf. Dann spielst du dem Teufel nur in die Hände. Amen. Philipper 4, heißt es, Vers 6 heißt es, seid um nichts besorgt. Aber gleichzeitig sagt er, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und ihr Lieben, ich glaube, dafür ist jetzt die Zeit. Amen. Und es ist auch kein Zufall, dass wir jetzt unsere dreiwöchige Daniel-Fastenzeit haben. Weil das kommt genau richtig zu Beginn eines Jahres, wo es in der Welt so viel Unwägbarkeiten und Dinge gibt, die vor uns liegen, wo du wirklich nicht sagen kannst, ja, irgendwie solche Szenarien wie Krieg oder so, die sind für uns total weit weg und das kommt nie zu uns oder sowas. Weißt du, die Zeit, wo wir uns damit beruhigt haben und uns auf unser sanftes Ruhekissen gelegt haben, sind vorbei. Unser geistliches Ruhekissen, verstehst du? Jetzt ist die Zeit vom Schlaf aufzuwachen, Amen. Die Alarmglocke läutet, Halleluja. Und Gott ruft den einen Mann, dass er sich erhebt. Gott ruft dich, deinen Stand einzunehmen. Gott ruft dich, deinen Platz einzunehmen. Gott ruft dich, in den Riss zu treten. Gott ruft dich, stark zu sein und wirklich mit Gebet und Flehen, mit Danksagung deine Anliegen zu Gott kund werden zu lassen und so den Himmel auf die Erde runterzureißen, wirklich die Bewegung Gottes auf diese Erde runterzureißen. Ihr Lieben, ich glaube, das sollte unser wichtigstes Gebetsanliegen sein in diesen Wochen, dass wirklich diese Bewegung Gottes auf die Erde runterkommt, dieser Zug zurück zu Jesus, diese neue Hingabe, diese neue, ja, wirklich eine neue Weihe an Gott wirklich in unsere Nationen hineinkommt, durch den ganzen Leib Christi hindurch. Also machen wir uns nichts vor, politische Bewegungen haben noch nie die Antwort gebracht. Es bringt nichts, irgendwelche Hoffnungen auf irgendeine Partei oder irgendeine politische Aktion oder irgendwas zu setzen. Das ist alles nur kurzsichtig, sondern was wirklich langfristig alleine Veränderung bringt, ist das Wirken Gottes. Amen. Halleluja. Und ihr Lieben, ich sage euch, er ist mehr als bereit zu wirken. Aber er sucht den einen Mann. Amen. Er sucht den einen Mann. Und dieser eine Mann ist tatsächlich der Standard, den Gott aufrichtet gegen die Flut des Feindes. Ja, Jesaja 59, Vers 19 heißt es, wenn der Feind kommt wie ein drängender Strom, dann richtet die Hand des Herrn einen Standard gegen ihn auf. Und der Feind kommt wie ein drängender Strom. Aber ich sage dir, er hat schon den Standard in petto. Und der Standard sind wir. Alles, was es braucht, ist, dass wir unseren Platz einnehmen. Seid ihr bereit, euren Platz einzunehmen? Halleluja. Komm, lasst uns mal aufstehen. Ich möchte gerne einfach für uns alle beten, dass wir wirklich unseren Stand einnehmen in dieser Zeit. In Stärke, in Glauben, in Liebe, in Entschiedenheit, in Klarheit, geführt vom Heiligen Geist. Einfach geistlich stark, nicht der Seele nach Leben, sondern dem Geist nach Leben. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du nie zu spät kommst, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du in Kontrolle der Weltgeschichte bisher. Und Herr, hier sind wir an einem entscheidenden Punkt, Herr, der Weltgeschichte. Ja, ich glaube, wir sind am Vorabend einer mächtigen Erweckungs- und Reformationsbewegung für unsere Nationen. Und Herr, wir sind am Vorabend eines mächtigen Werkes des Heiligen Geistes, das die Breschen vermauert, das die Mauern schließt, einfach für den Feind, sodass einfach die Mächte der Finsternis nicht übernehmen können in unseren Nationen, Herr. Aber Herr, du suchst den einen Mann, Herr. Du suchst den einen Mann, der die Alarmglocke hört und der sagt, jawohl, wir erkennen, ich erkenne, was die Stunde geschlagen hat und ich sehe mich als Teil dieses einen Mannes, dieses einen Leibes Christi, der jetzt in dieser Zeit in den Riss tritt, um wirklich eine geistliche Wende für die Nationen zu bewirken. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesus segne ich jeden Einzelnen heute Abend hier und jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut und jeden Einzelnen, der auch später noch dieses Video sieht. Ich segne jeden Einzelnen wirklich mit diesem Geist der Entschiedenheit, mit diesem Geist der Klarheit, mit diesem Geist der Wachheit, mit diesem Geist wirklich der Autorität und der Kühnheit, wirklich seinen Platz einzunehmen und in die Bresche zu treten, sich in den Riss zu werfen und zu sagen, jawohl, Herr, ich gebe mich dafür hin, dass du in dieser Zeit wirklich durchkommen kannst in unseren Ländern und dass wirklich eine Massenbewegung stattfindet, zurück zu Jesus. Eine Massenbewegung von Seelen, die erlöst werden. Eine Massenbewegung von Menschen, die zum Evangelium zurückfinden. Eine Massenbewegung von Menschen, die sie bekehren, die geheilt werden, die befreit werden. Halleluja. Ein massenhafter Hunger nach Gott. Ein neues Fragen nach Gott. Eine neue Erkenntnis, dass wir ohne Gott nicht leben können. Danke, Jesus, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchst im Gebet und im Fasten, dass diese Reformation und Erweckung in diesem Jahr 2024 beginnen kann, so richtig sichtbar zu werden und durchzuschlagen, Herr. Durch den einen Mann, den Leib Christi, durch die Gemeinde Jesu in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, weltweit, durchschlagen kann. Ein frisches Wirken, Herr. Herr, ich segne jeden Einzelnen auch, dass er nicht voller Angst starrt auf das, was in den Nachrichten mit einem neuen Schreckensszenarien kommt, Herr, sondern dass jeder Einzelne seinen Blick richtet auf dich, Jesus. Ausrichtet auf dich, denn da wird unser Glaube gestärkt, indem wir auf dich schauen, Herr. Halleluja. Kriegen wir neue Kraft, kriegen wir neue Sicht, kriegen wir neue Klarheit, Herr. Und wir preisen dich dafür, Herr, dass du jedem Einzelnen diese Entschiedenheit gibst, Herr. Herr, nicht sich erschrecken zu lassen vom Sichtbaren, Herr, sondern dass du jeden Einzelnen wirklich in diesen Stand hineinziehst und dass jeder Einzelne diese Entscheidung trifft, jawohl, ich trete in den Riss. Und umso mehr, mit umso größerer Entschiedenheit erwarte ich jetzt, dass Gott durchkommt. Halleluja, Halleluja. Sag mal, ja, ich bin dabei. Bist du dabei, auch über Livestream? Halleluja. Schick mir mal kurz eine Botschaft durch. Ja, ich bin dabei. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Okay, pass auf. Dann lass uns noch mal weiter was machen. Lass uns einfach in Sprachen beten eine Runde. Und lass uns wirklich gleich auch damit beginnen. Wir haben uns entschieden, einen Stand einzunehmen. Also lass uns gleich beginnen, auch im Gebet wirklich einzustehen. Für unsere Nation. Lass uns beginnen, wirklich in der Stärke Gottes, in der Kühnheit Gottes, den Himmel auf die Erde zu ziehen. Halleluja. Lass uns beten. Vielleicht machen wir es so, komm, tut euch doch einfach mal kurz so zu dritt oder so zusammen oder zu viert einmal zusammen und lass uns einfach eine Runde beten. Lass uns, weißt du, in den Riss treten heißt immer auch, und das ist das Erste, was ich möchte, dass ihr betet, dass wir wirklich stellvertretend um Vergebung bitten für die Sünde in unseren Ländern. Weil das heißt auch, in den Riss zu treten, sich drunter zu stellen. Stellvertretend um Vergebung bitten für die Gottlosigkeit, den blinden Humanismus, die Entfernung von Gottes Maßstäben und Ordnungen, den Unglauben, die Lügen, die Manipulation. Lass uns stellvertretend Buße tun. Und lass uns stattdessen durch den Geist der Wahrheit, der Klarheit, des reinigenden Feuers Gottes freisetzen. Lasst uns freisetzen, dass der Geist der Erweckung fällt. Lasst uns wirklich ein signifikantes Wirken Gottes freisetzen. Erweckung und Reformation für unsere Länder. Radikale Bekehrungen. Weißt du, dass Dinge, die vielleicht früher Jahre gedauert haben, Prozesse bei Menschen, die Jahre gedauert haben, jetzt von heute auf morgen passieren. Einfach im Feuer Gottes. Bumm, Menschen bekehren sich, sind neu, zack, neue Schöpfung. Halleluja, stehen auf, nehmen ihren Platz ein, treten in den Riss und marschieren in der Armee Gottes. Lass uns das freisetzen in Jesu Namen. Come on, let's pray. Auch hier über Livestream, ihr könnt euch zusammentun, wenn ihr mehrere seid, einfach zu Hause. Ansonsten betet einfach alleine mit und lasst uns einfach diese Zeit nehmen, wo wir wirklich in den Riss treten. In den Riss treten für unsere Nationen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh Vater, wir bitten dich, dass du wirklich die Alarmglocke laut läuten lässt, Herr, im Leib Christi, Herr, dass du den schlafenden Riesen jetzt wachschüttelst und wachrüttelst, Herr. Herr, dass kein Christ in unseren Ländern, gerade in der westlichen Welt, noch länger sich ausruht auf irgendeinem materiellen Wohlstand, auf irgendeiner falschen Sicherheit. Ja, 75 Jahre Frieden oder noch mehr bis jetzt, das wird ewig so weitergehen. Danke, Herr, dass du niemand mehr länger sich ausruhen lässt auf die dieser falschen Sicherheit, Herr, sondern dass du jeden wirklich aus dem Schlaf aufwachen lässt, Herr. Und dass du mit dem Geist des Gebets und des Flehens kommst, Herr. Oh, dem Geist des Gebets und des Flehens, fall auf dein Leib, Heiliger Geist. Fall auf den Leib Christi. Komm mit diesem Geist, wo wir mit Gebet und Flehen und Danksagung unsere Anliegen vor dir kund werden lassen, Herr. Herr, wo wir im Riss stehen, Herr, für unsere Nationen. Wo wir im Riss stehen für unsere Gesellschaften. Danke, Jesus, dass du das tust in dieser Zeit, Herr. Dass du dein Leib erwächst in dieser Zeit. Dass du dein Leib stark machst in dieser Zeit, Herr. Oh, dass du dein Leib hervorscheinen lässt in dieser Zeit. Oh, läute den Alarm, Jesus. Läute den Alarm, läute ihn laut in Jesu Namen. Oh, hier sind wir, Herr, wir läuten den Alarm in Jesu Namen. Oh, wir sagen, ja, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf. Wacht auf und erkennt, was die Stunde geschlagen hat. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Und Herr, wir sollen mit Gebet, Flehen und Danksagung unsere Anliegen vor dir kund werden lassen, Herr. Und deswegen sagen wir dir Danke, Herr. Wir glauben dir, Herr. Herr, dass du gemäß unseren Gebeten bewirkst, Herr. Und dass 2024 wirklich das Jahr der stärksten Erweckung und Reformation, jedenfalls des Anfangs wird, Herr, wie nie zuvor, Herr. Also wirklich die Trendwende im Geist in diesem Jahr geschieht, Herr. Dass der Schalter umgelegt wird in diesem Jahr, Herr. In Jesu Namen, Vater, Herr. Wir preisen dich dafür. Wir danken dir dafür, Herr. Oh, wir geben dir die Ehre für dein Wirken. Du stehst zu deinen Verheißungen. Sie sind Ja und Amen. Halleluja. Oh ja, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, viel vermag das Gebet eines Gerechten, wenn es ernsthaft ist. Halleluja. Halleluja. Und wir werden noch viele ernsthafte Gebete sprechen. In den nächsten Wochen und Monaten auch, ne? Nicht nur in der Fastenzeit, sondern auch darüber hinaus. Und wenn der Heilige Geist dich wieder anleitet, auch nach der Daniel-Fastenzeit zu fasten und zu beten, dann tu das. Es war nie so wichtig wie jetzt. Halleluja. Amen. Halleluja.